203, die Sendung aus dem Studio Berlin. Hallo, heute mit Karl-Heinz Giron. Hi. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, was hören wir gerade? Denke ich mal, also so wie sich das anhört, müsste sich es um Fresh Music for Rotten Vegetables anhören, oder täusche ich mich da? Ja, das steht auf jeden Fall da. Möchtest du da irgendwas zu erzählen? Was ist das? Warum macht ein vergammeltes Gemüse Geräusche? Oh, das ist eine lange Geschichte, die beginnt irgendwann mal so um 2005 bei einem Aufenthalt in England. Ich musste auf den Bus warten und lese so in einer liegen gebliebenen Zeitung, ich glaube, das war der Independent, würde ich mir wahrscheinlich nie kaufen, aber hatte ich da. Und da wurde etwas über Tesco geschrieben, und zwar, dass Tesco irgendwie bis zu 40% der Lebensmittel am Abend einfach wegwirft, nur weil sie halt nicht mehr so hübsch aussehen. Und das fand ich schon relativ irritierend, also vor allem, weil es ja auch irgendwie zu der Zeit eben Krise und so weiter und den ganzen Cuts, die damals eben ja die Studenten auch auf die Straßen gebracht haben, das kam mir schon richtig heftig vor. Und zurück in Berlin habe ich mich mal so ein bisschen erkundigt, wie das denn hier so wäre und oder wie hier so ist. Und dann stößt man halt auf die Tafeln, und habe ich da einfach mal so spaßeshalber einfach angerufen. Und dann sagten die mir tatsächlich auch, dass es für sie recht schwierig ist, Frischware zu bekommen, weil die großen Supermarktketten sich das aus hygienischen Gründen nicht trauen und ihnen halt lieber so Convenience Food einfach geben oder Joghurts und so weiter. Und dann, wenn man dann so ein bisschen weiter recherchiert, kommt man relativ schnell auf solche Berichte, die sagen, jedes achte Lebensmittel im Kühlschrank fliegt in den Müll, obwohl es noch gut wäre. Und da dachte ich mir, da könnte ich ja mal was dazu machen. Und das lief dann so, dass mich eben verschiedenste Institutionen ja immer dann mal so einladen, um Ausstellungen zu machen. Und dann hatte ich mir eben folgendes Projekt überlegt, dass ich eben ohne richtige Objekte eine eigentliche Arbeit eben dann anreise, so ein bisschen zu früh, und die Institution eben am Nachmittag vor der Eröffnung einen Workshop organisiert, und bei dem man eben so eine kleine elektronische Schaltung bauen kann, die man eben so an Obst und Gemüse anschließen soll. Und dann kamen auch freundlich die Leute, und ich habe die dann gleich wieder weggeschickt und meinte, ja, sie sollten jetzt mal schön nebenan gehen in die Supermärkte und in die Restaurants und was sie als alles so finden und nach Obst und Gemüse fragen, was eben am Abend weggeworfen werden würde. Und erstaunlich haben da eigentlich auch alle mitgemacht, also nach anfänglich Ressentiments natürlich und etwas ängstlich, aber dann kamen die dann wieder schön zurück, und dann haben wir eben aus diesem ganzen Obst und Gemüse so eine Art barockes Stilleben gebaut und das aber dann schön verkabelt und die einzelnen Gemüse- und Obstteile eben in sogenannte galvanische Elemente verwandelt. Eben man nimmt da zwei verschiedene edle Metalle, Kupfer, Zink, steckt die rein und schon hat man so eine Art Batterie. Also das heißt, das liefert dann, wenn man das richtig verschaltet, liefert das dann auch tatsächlich so viel Strom, dass man kleine, wirklich und wenige Oszillatorschaltungen damit betreiben kann. Das heißt also, das Gemüse war der Energielieferant. Ja, ja, und dann kommt noch was dazu, das ist also schon mal interessant, dass sie schon mal die Energie liefern, und dann kann man natürlich auch in jeder Schaltung gibt es einfach passive Bauelemente, wie zum Beispiel Potentiometer oder Widerstände, die lassen sich prima eben auch durch Obst und Gemüse einfach so ersetzen, was eben dann dazu führt, dass dieser Ton, der da erzeugt wird, eben wenig Konstanz aufweist, sondern einfach so vor sich hin wabert, wobbelt und eben auch mal einbricht und dann aber auch wieder zu seiner ursprünglichen Gestalt zurückfindet. Und das hat natürlich, wenn man genügend, wenn man eine stattliche Anzahl von diesen Dingern baut, also ich sage mal, ein Workshop mit 10 Personen liefert einfach schon mal 10 Tonerzeuger, und wenn man die eben entsprechend verschaltet und mit Strom ausschließlich aus so einer instabilen Obst- und Gemüsebatterie versorgt, kommt man eben zu so einem aleatorischen Musikstück. Also Aleatorik, zufällig. Ein Zufallanteil, aber nicht völlig beliebig. Ja. Also der Rahmen, den ich da einfach aufbaue, eben durch das technische Setup, zwängt das eben in so eine Gestalt. Ja, vielleicht hören wir einfach mal ein bisschen rein. Genau. Und dann melden wir uns gleich wieder. Ich kann mich jetzt nicht drauf eintakten, wie lang die Musikstücke sind. Genau, aber genau, wir hören jetzt nämlich jetzt schon Optimize Activity Tracker. Auch interessant. Und haben wir jetzt gerade darüber gequatscht. So ist das halt im Leben. So, wir haben jetzt die ganze Zeit Optimize Activity Tracker gehört. Das ist ja ein sehr minimales Stück, möchte ich sagen. Das haben wir jetzt absichtlich aber ein bisschen länger angelassen. Möglicherweise haben jetzt einige geglaubt, das war ein Testton, aber vielleicht möchtest du auch mal was zu dieser Form auch sagen, zu dieser... Naja, zum einen muss sowas natürlich auch immer länger laufen, damit man einfach diese Erfahrung des Deep Listenings macht. Also ich bin ja auch ein großer Freund von O'Malley, von Sun, eben, dass der provoziert das ja auch immer durch längere Stücke, dass man eben sich dann auch auf was einlässt. Interessanterweise habe ich ja zum vorigen Stück eigentlich, ja, das war ja schon zu Ende, und habe ich ja über den Activity Tracker ja schon gequatscht, aber jetzt nochmal vielleicht ganz kurz was dazu. Das ist ja die neue Mode, wenn man so will, also dieses Self-Optimization Syndrom, muss man ja schon fast sagen, Self-Optimization. Das wird bei uns so ein bisschen kritisch betrachtet, vor allem, weil die Krankenkassen ja einfach die Tracker-Daten auch haben möchten, und ich beschäftige mich einfach insofern damit, dass ich solche Daten eigentlich ganz gerne irgendwie... Also vielleicht erklärst du doch einmal, ja? Du sprichst halt von Trackern, was ist das hier? Also was ist... Ach so, halt, genau. Ah ja, okay, also da wollte ich eigentlich gerade dazukommen, also der Tracker ist einfach, es gibt also Tracker-Devices, das kennt man bei Leuten, die so rumrennen, die haben das am Arm, um halt dann zum Beispiel die Herzfrequenz, Puls, was weiß ich, auch man kann auch den Blutzuckerspiegel eben da messen. Also diese Sportler, die durch die Sportler oder auch im medizinischen Bereich gibt es natürlich auch. Also, aber jetzt mir ging es jetzt gerade einfach auch um die Activity-Tracker, die halt wirklich dann einfach einem dann auch Tipps geben, ah, lauf doch mal ein bisschen schneller oder langsamer oder wie auch immer. Und das finde ich natürlich immer so unter dem Begriff gehst du oder wirst du gegangen, ja, wenn man das so will, finde ich das eine spannende Frage, also der Selbst- und Fremdbestimmtheit. Und was ich halt hier mache, ist, dass ich diese Tracker-Daten einfach auslese und mit denen einfach nicht so schöne bunten Bildchen mache, also deshalb hier eben auch der Soundscape, sondern versuche einfach möglichst so einen Sound eben damit einfach zu erzeugen. In dem Fall ist das halt eher so ein Rauschen. Also das ist ein Meeresrauschen, wenn man so will. Fast. Aber woher kommt das Rauschen genau? Also das sind jetzt praktisch die Daten von einer Bewegung. Genau. Was für eine Bewegung hören wir denn da? Das ist tatsächlich einfach so ein Sportgerät, so ein Home-Trainer ist das. Also das ist tatsächlich einfach, da lief jemand auf dem Home-Trainer und ich habe schlichtweg einfach mal 2 Stunden Home-Trainer-Daten von jemand einfach aufgezeichnet. Also das ist wirklich eine laufende Person? Genau. Und da wurde die Herzfrequenz und einfach dann, was man da alles, also Herzfrequenz, Puls und dann eben auch die Geschwindigkeit, die Anzahl der Schritte und so weiter. Okay. Und das wird alles gemessen. Ja, und aus den Daten kann man eben dann was machen. Und das ist halt relativ gleichförmig, weil sich bei der Person halt auch nichts geändert hat. Also das ist also sozusagen, das ist eine relativ gut trainierte Person, die da einfach 2 Stunden eben ihren Workout gemacht hat und dann merkt man irgendwann mal, aha, okay, da ändert sich ein bisschen die Herzfrequenz, aber das war es dann auch schon. Jetzt würde natürlich der gemeine Fernsehzuschauer, der aus Medizinsendungen kennt, man immer irgendwie diese Oszillatorenbilder von irgendwie einem Herzschlag und so. Jetzt würde man ja vielleicht sagen können, naja, also man müsste ja irgendwas pulsieren hören, man müsste irgendwie eine Atmung. Warum hört man da jetzt nur weißes Rauschen? Also woher generiert sich dieses weiße Rauschen? Ja, das ist eigentlich kein weißes Rauschen. Also das ist tatsächlich, wenn man so will, ist es schon Wabern. Also das Pulsieren ist durch da, das macht so also wenn man genauer hinhört, also wie gesagt, wieder das Deep Listening, wenn man sich drauf einlässt, dann hört man das auch und das kommt dadurch, dass ich eben diese Daten auslese und dann sie wieder in meine Oszillator-Homebrew Circuitry eben dann reinfüttere. Also das heißt, ich baue eben auch Klangerzeuger, die in der Lage sind, eben solche Daten zu verarbeiten und eben solche Sounds zu erzeugen. Also ich mache das nicht digital, wie man das natürlich auch machen könnte. Also ich könnte ja Audacity zum Beispiel oder irgendein anderes Soundprogramm eben verwenden, um eben solche beliebigen Big Data Geschichten eben Datenmengen eben dann ja zu als Sound eben auch auszuspielen. Okay, gut. Dann, was hören wir jetzt? Ach so, ja, gut. Also jetzt, das war ja schon so ein bisschen schwierig und wahrscheinlich auch etwas unzugänglich für manche. Deshalb jetzt mal so ein bisschen Pop. Man muss wissen, dass ich gerne oder dass ich bekannt bin, eigentlich auch kleine Roboter und manchmal auch größere Roboter zu bauen. Und vor ein paar Jahren hatte ich eben beschlossen, bei Castingshows mit einem Roboter teilzunehmen. Also nicht ich als Person, sondern den Roboter tatsächlich als Stellvertreter hinzuschicken. Der Roboter heißt Sim Gischel, der Name kommt von dem Cornfield-Album von Otekre, kennt man vielleicht, so ein Elektronik-Duo aus England, relativ bekannt. Die haben eben ein Album aufgenommen, wo alles generiert wurde, unter anderem auch die Album, also die Titel, die auf dem Album zu finden sind. Ein Titel heißt eben Sim Gischel. Das war für mich halt der Titel, der am ersten eben auch so einen Name repräsentierte. Deshalb habe ich das verwendet und dieser Roboter, der eigentlich so ja, ein bisschen ungelenk aussieht, auch ganz grob zusammengebastelt ist, aber eigentlich von meiner Warte aus eigentlich eine ganz hübsche Singstimme hat, also die auch mit einer Open-Source-Software eben erzeugt wurde. Und ich habe beschlossen, eben ihn Mad World singen zu lassen und ihn da zu verschiedensten Castingshows zu schicken. Und bei Das Supertalent vor Dieter Bohlen war auch recht erfolgreich. Sie haben ihn nicht in die Live-Shows gelassen, aber ich dachte eh nie, dass dass er so weit kommt. Aber so weit ist er auf jeden Fall gekommen. Ja, ja, genau. Also der war schön einfach da. Der größte Erfolg war tatsächlich dann auch in Wiesbaden. Einfach vor der Jury waren 1200 Leute in dem Theater und haben durchaus geklatscht. Also, er war doch auch Protagonist in einem Theaterstück. Ja, das Theaterstück Wir sind die Roboter letztes Jahr im Ballhaus Ost. Stimmt, da durfte er von Scooter auch was singen. Jetzt habe ich leider vergessen, was von Scooter. musste auch ein paar andere Sachen. Er war dann als Sidekick eigentlich gedacht und hat sich dann so ein bisschen hochgearbeitet, auch zu einer kleinen Sprechrolle auch. Also er durfte dann auch noch was sagen. Er war dann letztlich auch der Mörder. Also ganz, ja, ganz wir können jetzt auch spoilern, weil das Theater ist. Genau, wir können spoilern bis zum Anschlag. Also genau. Sim Gischel ist der Mörder. Ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen Sim Gischel. Wir mal ein bisschen Mad World. Ja. Mia, familiar faces, worn out faces, worn out faces, bright and dilly for the dilly races, going nowhere off. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Oh, and my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Oh, and I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it odd to tell you, I find it odd to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Oh, and they feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Oh. Went to school and was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it odd to tell you, I find it odd to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Ja, das ist ein fließender Übergang zu In C von Terry Riley. Warum das jetzt auf einmal? Ganz einfach erklärt. Ich hatte natürlich an einem bestimmten Punkt auch keine Lust mehr, einfach Sim Gischel immer nur so komische Pop-Songs singen zu lassen. Also der hat auch Adele im Repertoire, Imagine von John Lennon und so weiter. Und ich war an so einem bestimmten Punkt nach all diesen Castingshow-Abenteuern, dass ich mir überlegte, was ist denn eigentlich wirklich das Einzigartige? Was könnte man denn herausarbeiten, was so richtig unterschiedlich ist eben auch zu einem menschlichen Interpreten oder einer Interpretation? Ja, und da kam ich halt relativ schnell drauf, dass das eine Feature wäre, ein Roboter kann Ton eben so lange halten, bis die Batterien alle sind oder eben gleichzeitig mehrstimmig singen. Das ist natürlich auch das ist so ein Feature und das nutze ich eben oder das wollte ich eben nutzen und war dann auf der Suche nach einem geeigneten Material und war relativ schnell fündig. Als großer Fan von Terry Riley war mir relativ relativ lag das auf der Hand, eben dann eben In C aus, was das als das erste Minimal-Stück eben so allgemein gilt, aus den frühen 60er Jahren, dachte ich, ah super, das nehme ich. Und In C hat einfach auch so eine richtig schöne Anweisung von Terry Riley. Das ist kein durchgehender Score, sondern er hat einfach einzelne 53 Patterns komponiert, die von einzelnen Musikern, also wenn es ein Orchester wäre, so lange, die einzelnen so lange gespielt werden können, wie die Musiker denken, dass es reicht oder dass es gut ist. Und er, Terry Riley sagt weiterhin auch noch, dass Sänger oder Sängerin, wenn sie denn mitmachen, sich vokale Konsonanten ausdenken dürfen. Und das ist natürlich praktisch, weil das wäre das dritte Feature eines Roboters. Er verfügt natürlich über einen ausgezeichneten Zufallsgenerator. Insofern kann ich zufällig eben vokale Konsonanten wählen und ihnen eben diese Patterns eben dann auch mehr oder weniger zufällig wiederholen lassen. Und so kommt eben dieses wunderbare Stück, eben die Interpretation von Sim Gischel In C, 20 Minuten lang, und da hoffe ich jetzt auch auf die Bereitschaft zum Deep Listening. Ja, also wir werden jetzt mal In C in voller Länge hören, zumindest, ja. Oh, Thank you. Okay. So, das war Sim Gischel in C. Von Terry Riley. Von Terry Riley haben wir mal in Gänze gehört. Und ja, jetzt haben wir schon Deep Listening, jetzt sind wir im Deep Listening, dann bleiben wir auch drin. Dann hören wir jetzt Robert Fripp, A Blessing of Tears. So, das war der wunderbare Robert Fripp, oder das ist der wunderbare Robert Fripp mit A Blessing of Tears. Und zu Gast heute im Studio Berlin ist der Karl-Heinz Giron. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Völlig korrekt, ja. Ja, ich habe immer Angst. Ich Nein, das ist alles wunderbar. Also das Giron hat sich über die Jahrhunderte verschliffen und wurde zu einem Giron, nachdem im 18. Jahrhundert die Hugenotten nach Schlesien fliehen mussten und dann... 1924 mein Vater geboren wurde. Aber ursprünglich wäre es Giron gewesen. Ja, es ist ja auch also nicht. Das hört sich total affig an für mich natürlich jetzt. Also mittlerweile, ich habe da ja überhaupt keine Verbindung. Ja. Aber tolle Geschichte. Ja, aber erzähl doch mal, weil also du hast jetzt gerade schon unglaublich viele tolle Sachen erzählt. Ja, aber wer bist du? Ja. Was machst du? Wie siehst du dich? Was ist deine Kunst? Also ich würde mich ganz einfach als Medienkünstler bezeichnen. Das ist irgendwie das, mit dem die meisten Leute noch am meisten anfangen können. Ich wohne und arbeite in Berlin-Hohenschönhausen, da wo niemand hinkommt, und arbeite sehr gerne an Robotern, die für mich so kleine, absurde, theaterartige Inszenierungen aufführen. Das mache ich in unterschiedlichsten Zusammenhängen, auf Festivals, in schönen großen Museen, aber auch in kleinen Offspaces. Also Medienkünstler wärst ja, du? Ja, so. Mhm. Also ich bin kein Musiker, also das verstehe ich auch, das sage ich auch ganz deutlich, auch wenn ich ein echtes Interesse an Musik habe, also wenn ich auch Robert Fripp aufgrund seiner Musikalität schätze, aber ich möchte sowas nicht machen und ich verstehe meine Arbeit auch, also die Audioarbeit auch nicht als Musik, sondern wir hatten das gerade schon jetzt im Off besprochen, der Begriff Soundscapes, der ja offensichtlich zumindest und nicht offensichtlich, der angeblich eben von Robert Fripp auch geprägt wurde, sowas, damit kann ich was anfangen. Also ich würde mancherlei meiner Sounds eben auch als Soundscape beschreiben, weil ich mache keine Field Recordings oder nur sehr selten, sondern versuche eigentlich das, was ich erkenne oder was ich wahrnehme, die Daten, die ich dazu finde, eigentlich immer so zu verarbeiten in meiner Elektronik, dass da so ein Sound eben, so ein Teppich eben dann auch entsteht. Also der jetzt auch nicht unbedingt schön sein muss. Also mir geht es ja nicht um Ambient oder irgendwie sowas, sondern wie ich vorhin ja schon sagte, am ersten doch dann einfach dann um Deep Listening, dass man sich darauf einlässt und sich überlegt, wie man sich dazu verhält, wenn man ein bisschen weiß, aus welchem Kontext heraus eben die Arbeiten, die ich da jetzt dann vorstelle, eben auch entstanden sind. Naja, aber die Übergänge sind ja schon auch fließend. Also von wegen Ambient. Also ich meine, das ist ja, im Grunde genommen, klar. Also so würde ich es halt sehen. Vielleicht berichtige mich, wenn du das anders siehst. Also ich sehe das halt so wie bei der bildenden Kunst, gibt es ja, sagen wir mal, Malerei, Porträts und Landschaftsmalerei. Und dann geht ja, sagen wir, von der Landschaftsmalerei gibt es ja, kann man ja so langsam in den abstrakten Bereich reingehen, bis es halt eben abstrakt wird. Und dann muss man halt, entscheidet halt eben jeder für sich, wann es nicht mehr ästhetisch ist. Ich lasse das mal so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss sich gar nicht auf so ein dünnes Eis begeben, sondern man kann einfach sagen, das hat was mit der Motivation zu tun, mit der man einfach an was rangeht. Wenn ich das Selbstverständnis eben Musiker nicht habe, aber trotzdem eben Sound machen möchte, dann ist meine Motivation einfach so etwas hörbar zu machen, was unter Umständen einfach nicht sichtbar ist oder was aber uns trotzdem betrifft. Also das hat dann so einen konzeptionellen Hintergrund oder einen konzeptionellen Kontext. Also ich gehe jetzt auch nicht ran und denke mir, ich möchte jetzt eine schöne Ambient-Geschichte zum Träumen machen oder sowas. Also mir ist es, ich nehme es einfach auch so hin, wie es rauskommt. Also wenn es knarzt, knispelt und harsch ist, dann finde ich das genauso gut, wie wenn es soft, weich und weiß ich nicht, gefällig daherkommt. Also ich versuche das gar nicht zu steuern. Mhm. Also bei mir aufgrund einfach, sagen wir, vielleicht auch meiner Neigung, das färbt natürlich durch, dann wird es halt eher harsch und knisplig sein als soft und gefällig. Aber erstmal, wenn es denn so wäre, dann würde mich das tatsächlich, dann würde ich das zulassen. Und das ist natürlich, das unterscheidet mich natürlich deutlich von dem Musiker. Der hat natürlich einen ganz anderen musikalischen Geschmack. Gestaltungswillen. Ich habe einen Gestaltungswillen, das Ganze wieder in einem Ausstellungskontext oder jetzt hier in so einem virtuellen Kontext eben zu zeigen. Ja, und da muss ich dann auch was dazu sagen oder eben im Ausstellungsraum eben auch was dazu zeigen. Also es gibt dann nie eine Arbeit, die nur zu hören ist, sondern die wird dann einfach entweder von Robotern eben vorgetragen oder in einer Installation eben dann hörbar gemacht. Ja, also das ist halt schwierig jetzt, sich das so vorzustellen, aber diese visuelle Komponente oder diese inszenierende Komponente, die muss man jetzt einfach bei so einer Radiosendung eben nochmal mitdenken. Ja, also könnte man schon sagen, dass das, was du machst, sich eher auch in dem Bereich von, naja, sagen wir mal, bildender Kunst sich bewegt. Also, ja, genau. Also das meinte ich eben. Also wenn ich jetzt sage, ich bin bildender Künstler, dann kann man sich da allerhand vorstellen. Dann könnte man sich auch vorstellen, dass ich halt Maler bin und da irgendwie ein bisschen Musik laufen lasse zu meinen Bildern. Oder sei es jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Also deshalb habe ich eben Medienkünstler gesagt, weil mich halt tatsächlich auch der Einsatz von unterschiedlichen Medien auch interessieren. Also das heißt einfach, es gibt die visuelle Komponente, es gibt vielleicht auch eine performative Komponente und es gibt eben diese Audiokomponente. Ja. Ist es denn so, dass du jetzt Stichwort Deep Listening, hörst du denn selber auch? Also ich meine, hör jetzt nicht nur deine eigenen Sachen, würdest du dich denn auch auf relativ harsche Kompositionen oder Werke von anderen Menschen. Oh ja. Also das ist so, also das Populäre, was man jetzt immer so mal schnell sagen kann. Ich finde natürlich eben Sun zum Beispiel extrem gut. Also Stephen O'Malley ist tatsächlich jemand, den ich als Musiker sehr schätze, gerne höre, auch wenn er jetzt auch so neue Sachen, die er jetzt gemacht hat mit Säkö zusammen. Also das finde ich, also mit den elektronischen, also die finnischen Elektroniker, das finde ich tatsächlich ganz großartig und da lasse ich mich auch drauf ein und es stört mich auch nicht, wenn es dann einfach halbe Stunde Drone-Gewaber ist. Ja, das kann ich auch entsprechend laut hören, weil in meinem Atelier stört das niemand. Ja. Naja, aber ich meine, das ist ja das, worauf ich eben kurz hinaus wollte. Also die Frage ist halt, ne, wenn man dann sagt, das klingt harsch oder so, das meine ich, da jeder entscheidet dann für sich, was eine Ästhetik ist. Ja, ne? Also ich meine, es gibt natürlich dann auch extremere Sachen, die ich auch extrem gut finde. Also ja, tolle Doppelung. Jude Guy zum Beispiel, ein 20-Jähriger aus Missouri, der mikrotonalen Metal macht. Also das ist natürlich, das ist sozusagen, das ist die Zielgruppe, die das hört, die ist halt extrem spitz. Und ich gehöre da dazu, also mir gefällt das. Ich finde es richtig gut. Aber das ist diametral zu, sagen wir, westlicher musikgeprägten Hörgewohnheiten. Okay. So, jetzt steht als nächstes auf dem Spielplan, ich nenne es mal so, Nervous Field Sensor. Kannst du da was zu erzählen? Oh ja, gerne. Nervous Field ist ein Projekt, bei dem es darum geht, elektromagnetische Felder, die sich eigentlich überall befinden und die jeder mitbringt, also jeder Organismus hat ein spezielles, messbares elektromagnetisches Feld. Und mich hat eben da vor ein paar Jahren eben mal interessiert, sowas, also das umgibt uns, also nicht nur jetzt Handys, sondern auch das Stromnetz und so weiter erzeugt eben elektromagnetisches Feld und ich wollte das in irgendeiner Form eben erfahrbar machen und habe dazu eben einen kleinen Sensor gebaut, der eben dann auch an einen Oszillator, eben selber gebauten Oszillator angeschlossen werden kann und so Sounds erzeugt und du könntest es ja mal kurz anspielen, dann erzähle ich nochmal was zur eigentlichen Arbeit. Also das ist jetzt tatsächlich einfach nur so ein Testfile, eine Aufnahme, einfach damit man hier jetzt auch mal so ein bisschen meine Arbeitsweise kennenlernt. Also ich versuche eben dann so elektronische Setups zu machen und schauen, ob ich das überhaupt dann in einem größeren Zusammenhang verwenden kann. Also jetzt kommt dann eben dann auch gleich die Arbeit, die ich in Riga umgesetzt habe. Ich bin immer schlecht mit Jahreszahlen, aber vielleicht vor 2 Jahren war Riga Kulturhauptstadt Europas, und im Nationalmuseum gab es eine schöne Ausstellung, die hieß Fields, und ich war eben eingeladen, da einen Beitrag zu leisten, und habe eben dieses Nervous Field, eine Installation, die die verschiedenen elektromagnetischen Felder, die an diesem Ort eben messbar sind, hörbar zu machen. Riga also ist Lettland? Die Hauptstadt von Lettland. Was ist deine Verbindung nach Lettland? Ich habe tatsächlich eine ganz gute Verbindung dahin, aber ich wurde eigentlich aus anderen Gründen eingeladen. Also das hatte dann eher wieder was mit dem Goethe-Institut zu tun. Aber ich mag Lettland sehr gerne. Ich habe zweimal schon ein Stipendium in Eispute gehabt. Eispute, früher mal Hasenbrot, ist ein Ort, auch deutsche Geschichte der Ordensritter seit dem 12. Jahrhundert, und war Teil der Hanse auch, ein kleiner Ort von vielleicht ein paar tausend Einwohnern, und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und da interessante Audioarbeiten auch gemacht, mit Hilfe der Aronia-Pflanze, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, also dann jetzt Nervous Field aus Riga. Thank you. So, Nervous Fields? Field, Nervous Field. Ja, sehr interessant. Vor allen Dingen, also wir sind ja hier im Studio Berlin und ich habe natürlich die naheliegende Frage, beziehungsweise, ja, es drängt sich mir halt eben auf. Es gibt da diesen Begriff der Berliner Schule, das ist halt so eine Szene von elektronischer Musik im weitesten Sinne, wo dann später dann halt solche größeren Namen wie Klaus Schulze oder Manuel Götsching oder eben halt Tangerine Dream, Fröse und so dann heraus sich entwickelt haben oder nicht entwickelt haben, weil die waren ja von vornherein mit dabei, aber das sind halt eben dann diese hervorstechenden Namen, die aber interessanterweise wirklich auch mit solchen eher schrofferen Sachen eigentlich angefangen sind. Also wer die frühen Sachen von Tangerine Dream hört oder so, der wird halt oft verwundert sein, dass die gar nicht so eingänglich sind. Es ist halt für mich die Frage, hast du irgendeine Verbindung? Würdest du dich auch irgendwie in so einer Tradition sehen, in so einer Berliner Tradition? Und wenn ja, also woran macht sich das fest, dass man in Berlin eben zu solchen Ergebnissen kommt? Oder ist das, bist du völlig aus einem ganz anderen Universum? Ja, das ist tatsächlich schon so, dass ich eigentlich da aus einem anderen Universum komme. Also ich bin ja jetzt irgendwie, wie alt bin ich jetzt? 54, genau. 62 geboren und bin in einer Kleinstadt in Süddeutschland, Memmingen, aufgewachsen und eigentlich interessante Begegnung mit Musik war schon so ein bisschen Krautrock, aber eher so die Politfraktion, also wie Grobschnitt, Guru Guru, das wurde da im Gasthaus Schwarze Ochsen im Hinterzimmer mit kleiner Bühne wurde das da so gezeigt, also die spielten da tatsächlich, also in dieser 30.000 Seelen Gemeinde, weiß man ja, die tourten da durch Deutschland unentwegt, also und das führte mich eigentlich dann zu so einer Szene, die relativ früh Punk dann auch in mein Leben gebracht hat, was mich gar nicht so begeistert hat nach einer bestimmten Zeit. Aber Punk wiederum führte mich nach England, nach Sheffield und das ist eigentlich so ein bisschen meine Motivation eben Industrial Music for Industrial People, eben Throbbing Gristle, das war eben für mich wow. Also so, das hat bei mir dann eben auch ausgelöst, dass ich so ganz uralte 20er Jahre Lärmgeschichten eben auf einmal dann gehört habe, dass ich irgendwie mich auch dann mit Musik konkret, mit Schäfer und Eber Lachenmann und so weiter, mit sowas habe ich mich dann beschäftigt und diese ganzen Berliner Geschichten habe ich einfach dann auch erst zu spät gehört. Und war mir einfach, ich sage das jetzt mal so, auch wenn mich jetzt alle wieder zerfetzen werden, das war mir einfach zu weich gespült. Mhm. Also ich konnte das, ich habe das schon irgendwie, fand ich okay, Experimente mit Synthes, aber da war ich, also gedanklich war ich da einfach schon etwas radikaler. Ne? Ja. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass, also eine Abhängigkeit davon, was du gehört hast, aber es gibt halt eben Phasen. Ich sage ja später. Ja, ja, ich habe das zu spät kennengelernt. Und dann ist es natürlich immer, wenn man erstmal dann diese, sagen wir mal, doch etwas gefälligeren Synthi-Wolken dann einfach hört und das vergleicht eben mit einem Live-Auftritt von Throbbing Gristle, Discipline in Manchester oder sowas, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich sagen wir mal, diese Veränderung ist dann, also viele Leute sind dann tatsächlich erst eingestiegen, als es halt zugänglich war und wissen gar nicht, dass die Wurzeln aber in so etwas, ich sage ja mal informell, also für mich ist Punk ja auch, das Gute am Punk ist, dass es halt informell ist, im weitesten Sinne. Und das hat mich halt einfach mit dieser ganzen, also weil du ja nach den Wurzeln gefragt hast, das hat mich halt zum DIY selber machen, selber Kontrolle und so weiter halt gebracht. Und das zieht sich halt einfach wie ein roter Faden durch mein Leben. Also egal, 90er Jahre Internetgeschichten war getrieben vom Wunsch, selber zu machen und nicht irgendwie nur was zu nutzen, was einem jemand anbietet. Ja. Ja, und das meistens dann ja auch zu den Ergebnissen führt, die ein anderer schon gemacht hat. Ne? Also, ja. Also ich das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das klären soll. Also ich hatte eigentlich immer auch den Wunsch, etwas wenn ich etwas sowas mit was, wenn mich was begeistert hat und ich da mitmachen wollte, dann wollte ich dem was hinzufügen und weniger irgendwie das nachspielen oder direkt kopieren. Ich muss an ein Zitat denken, also man möge es mir verzeihen, wenn ich es nicht richtig zitiere, aber ich habe es so in Erinnerung. Brian Eno hat, glaube ich, mal gesagt, dass das Arbeiten mit Computern, was ja dann im übertragenen Sinne eigentlich das bedeutet, dass es nicht selber gemacht ist, also mit vorgefertigten Mitteln, das Arbeiten mit Computern so wäre, als würde man an einem Tisch arbeiten, der eine Neigung hat, und man müsste eigentlich die ganze Zeit darauf achten, dass man nicht irgendwie, also dass der Bleistift nicht immer in die gleiche Richtung rollt, ja, sozusagen. Ja, ja. Also das Gefälle sozusagen. Genau. Oder die Schwerkraft oder die Anziehungskraft, die in das bereits Existierende. Ja, ich meine, ein gutes Beispiel ist halt, wenn ich das jetzt mal einfach so von mir aus irgendwie kommentieren darf, es gibt halt ganz viele Geräte, die so, sagen wir mal, auch aus dieser DJ-Kultur kommen. Und dort kann man halt ganz schnell Rhythmen generieren. Und es ist zum Beispiel auffällig, dass dadurch dann eben auch Rhythmen generiert, wenn die eigentlich immer auch ein Vierviertel sind. Also niemand kommt auf eine Idee, sozusagen mal einen freien Takt zu machen oder eine freie Metrik zu machen, weil das eigentlich in einem bestimmten vorgegebenen Muster erst gar nicht auftaucht. Oder man muss das schon ganz dezidiert irgendwie im Kopf haben, dass das geht. Und dann muss man versuchen, quasi das Gerät zu bannen eigentlich oder irgendwie in die Grenzbereiche zu gehen. Also ja gut, da habe ich natürlich zu wenig Erfahrung mit diesen Geräten, aber ich würde halt dann spontan sagen, dann nehme ich halt zwei und lass das eine einfach im Dreivierteltakt spielen und das andere im Viervierteltakt spielen, und dann hätte man ja den Effekt, den ja auch Robert Fripp, weil wir ja schon heute dabei waren, mit Adrian Belew immer zelebrierte, dass sie ja sozusagen gegenläufige Takte, eben diese Polyrhythmik im Progressive Rock ja eigentlich etablierten. Und das ist ja natürlich das Spannende, wenn sich das dann, wenn sich die Spannung, das ist, so entsteht ja dieses Treibende auch. Ja, also, und ich denke mir einfach, das muss ja elektronisch, muss das doch machbar sein. Also das würde ja eher, ich weiß gar nicht, ich kann so eine Rhythmusmaschine nicht gleichzeitig zwei verschiedene Rhythmen spielen. Geht naja, also die ich kenne, eigentlich nicht. Können es nicht, ja. Nee. Da muss man halt zwei nehmen. Also naja, für mich war halt, also ich meine, wir wollen eigentlich über dich reden, aber für mich war halt, sagen wir mal. Ja, das ist ja auch Teil meines Lebens, also über solche Dinge nachzudenken. Also für mich war es halt so, ich hatte diese Geräte und musste halt wirklich solche Lösungen finden, wie du das gesagt hast. Und irgendwann waren dann Computer so vertrauenswürdig, also ich habe sehr lange gebraucht, um mich das zu trauen, aber irgendwann war ein Computer, also sprich ein Laptop, so vertrauenswürdig, dass man die mit auf die Bühne nehmen konnte. Das hat für mich sehr lange gedauert. Aber ab dem Zeitpunkt war es dann möglich, dass man halt freie Metrik hat. Ja. Beziehungsweise ich kann jetzt entscheiden, möchte ich halt irgendwie etwas haben, was praktisch immer wieder auf die Eins zurückfällt oder wo halt schleifen. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, das muss man aber auch erstmal wissen. Und das meine ich damit. Also wenn man kauft so ein Gerät und man hat sofort ein erstes Erfolgserlebnis. Aber wie gesagt, du hast es ja geschafft. Also wir brauchen ja gar nicht Ja gut, das war jetzt gar nicht so sehr meine Herausforderung. Ich wollte das nur mal ganz kurz illustrieren, wie ich da halt einfach, wie ich in mit solchen Problemen umgehen würde. Also ich würde ja nie einfach, also wie das, deshalb, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, das ist ja auch ein bisschen, was mich dann über die Jahre nach der ursprünglichen Techno-Geschichte, nach Minimal Techno, eben dann auch mir den Techno ein bisschen verleidet hat, weil das eigentlich nur noch ein Abfeiern von Presets war. Also so, dass das so dieses ursprüngliche, radikale, immersive im Club, das war zunehmend weg für mich und wurde eben so glatt. Und als alter DIY-Mensch, der denkt sich dann immer, warum muss das denn so sein? Also ich würde ja nie auf die Idee kommen, selbst wenn ich so ein Gerät hätte, nur mit Presets zu arbeiten. Ich würde immer anfangen wollen und irgendwie da was machen, was sich dann irgendwie total anders anhört. Ja, ich glaube, also auch wieder aus meiner Sicht heraus, ich glaube, dass dieser Charme von den frühen Techno-Sachen eben dadurch gekommen ist, dass das auf Geräten gemacht wurde, die eigentlich nicht also explizit für den Zweck gemacht worden sind, von Leuten, die auch nicht explizit Musiker waren. Das heißt, ich glaube, dass ganz viele Sachen davon unabsichtlich gut geworden sind, dass Sachen unabsichtlich in ein Overdrive gelaufen sind, dass sie unabsichtlich zu hart gemischt worden sind. Und ja, am Ende, und dann hat sich daraus sozusagen eine Geräteklasse entwickelt. Dann haben halt irgendwie Hersteller gesagt, DJs möchten gerne an Knöpfen drehen. Dann, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es keine Knöpfe mehr auf Geräten. Und dann gab es die wieder. Ja. Und dann haben natürlich jeder irgendwelche Filterläufe gemacht. Und dann war es aber irgendwie auch nicht mehr. Also es hat es dann auch, aber wie gesagt, das ist auch wieder meine Sicht. Ja, aber das kann ich schon teilen. Also da bin ich schon eigentlich auch. Sprechen wir von Techno, kommen wir zu Monolake. Monolake ist nicht wirklich Techno, aber es hat was damit zu tun und es ist halt auch eigentlich ist der Herr Henke. Ableton Live. Genau, Ableton Live. Und eigentlich auch jemand, der selber sich die Lösung schaffen wollte, die er brauchte. Und das hat dann eben zu Ableton geführt. Dann hören wir jetzt mal ein Stück. Und zwar kündigest du an? Gerne. Ist Eccentric von Monolake. Karl-Heinz, was hören wir jetzt? Ja, ganz großartig. Nach dem von mir sehr geliebten Mono Lake kommt jetzt ein Stück aus der Optimize-Serie, das heißt Autoimmun. Es geht um Diabetes 5, und zwar wir hören hier 5 Minuten lang, 5 Jahre lang die Daten einer Diabeteskranken, die die einfach einmal aufgezeichnet hat, weil die führen da Buch natürlich, um den HbA1-Wert zu ermitteln, also sozusagen den Wert, der für die Mediziner dann eben aussagt, wie gut sie eingestellt sind, wie man so salopp einfach sagt. Und das sind eben, das ist eben Datenmaterial, 5 Jahre eben diese Blutzuckermessdaten. Und erstaunlicherweise hört sich das tonal an, weil sehr viele dieser Daten eben dann zwar Abweichungen haben, aber in dieser schieren Menge sich dann trotzdem bestimmte Kennlinien abzeichnen und so eine Tonalität. Ja, also die Abstände der Töne sind halt gleich. Genau. Aber ich muss auch sagen, also im Gegensatz zu dem zu diesen sehr schwammigen Sachen, die wir halt gehört haben von den... Schwammig? Na, ja, was für einen Ausdruck hast du benutzt? Harsch. Nein, bei den Nervous Fields, bei den Sensor, du hast nicht schwammig gesagt, sondern also amorph, ich sag jetzt mal amorph. Ich weiß, also das hast du nicht gesagt. Nee. Aber das klingt nicht so amorph. Also man hat das Gefühl, man hört halt wie irgendwie dezidiert Klänge. Also das hört sich halt an wie ein, ich würde jetzt sagen, wie fast wie eine Violine, die irgendwie über einen Verzerrer gespielt wird oder so. Also ist das, woher kommt dieser Klang? Also wie erklärt sich dieser Klang? Der Klang erklärt sich, naja gut, also das ist halt, dass die Musikologen oder Musiker unter der Zuhörerschaft, die verstehen das. Also es gibt, wie oft verwende ich einfach Oszillatoren, die gekoppelt sind, die sich halt wechselseitig gaten oder die sich halt sonst eben Lo-Fi LFOs und Voltage-Controlled Oscillators, die sich eben so beeinflussen. Und wenn ich jetzt dem initialen Oszillator eben dieses Datenmaterial eben zur Verfügung stelle, dann fängt er eben an, aufgrund eben dieser Daten eben an zu schwingen. Das setzt sich halt fort und so wie ich dann halt einfach das für gut fand, stelle ich dann einfach die Oszillatoren dann einen bestimmten Pitch ein, sage ich halt, der soll einfach tiefer sein, also kommt da, also einstellen heißt in meiner Welt, dann kommt einfach ein größerer Kondensator und ein größerer Widerstand dazu rein und dann rutscht das Ganze einfach mal schnell dann irgendwie ein, zwei Oktaven nach unten. Also das ist eben so, dass wenn ich das einfach erstmal, das muss man sich so vorstellen, ich habe die Daten erstmal so vorliegen und dann auf meinem Arbeitstisch sind eben die vorbereiteten Oszillatoren, dann höre ich das halt so und denke mir, das sind jetzt einfach Sachen dabei, die addieren sich so hoch, dass man es gar nicht mehr hört, dann ist das Ganze ein bisschen tiefer, dann baue ich halt nötig dann einfach tatsächlich, das mache ich so, das ist live löten, ja, wenn man so will, dann löte ich einfach nochmal einen Kondensator dazu und dann kommt es irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, jetzt hört sich es richtig an. Ja, was? Das ist so, das ist dann, was ich halt denke, dass es so, dass es gut ist. Aber dass diese Tonalität, die ist von mir gar nicht provoziert. Also der Charakter der Tonalität, der wird von mir beeinflusst. Aber dass es überhaupt tonal ist, das kommt von den Daten. Ja, ja, aber es ist, ja. Also hier war ja auch die Frage bezüglich dem Klang. Ist der Klang bewusst geformt? Der Klang ist da tatsächlich bewusst geformt. Das kommt natürlich auch einfach, das ist natürlich auch ein Teil meiner, also meines Gestaltungswillens natürlich auch als Künstler. Da kommen natürlich so Sachen dazu, dass ich, also nicht nur ein, wie sagt man so schön bei den Medientheoretikern, ich bin nicht nur ein ludischer Typ, sondern auch ein explorativer Typ. Das heißt, also ich probiere natürlich auch gerne einfach Dinge aus und versuche da einfach was rauszukitzeln, was ich glaube charakteristisch ist für die Daten. Okay. Ja, also das heißt also in dem Augenblick, wo ich mich damit beschäftige. Man kann sich ja vorstellen, dass also das, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht eine x-beliebige Person, die da Diabetes hat und mir die Daten über 5 Jahre zur Verfügung stellt. Also die kenne ich halt sehr gut und da gibt es natürlich dann auch sozusagen eine gewisse emotionale Voreinstellung, die sich natürlich dann auch in der elektronischen Umsetzung widerspiegelt. Und diese elektronische Umsetzung, die bedeutet halt, ich füge nicht nur eine Diode ein, um sozusagen aus einem Rechtecksignal ein Sägezahn zu machen, sondern da kommt halt dann hinten dran doch vielleicht nochmal ein kleiner Transistor mit einem Kondensator, um da durchaus auch mal aus dem hüllkurvenreichen Rechteck was rauszufiltern, was vielleicht dann auch mal in Richtung Sinus geht. Also weil, ne, das ist interessant, dass du jetzt eben auf diese persönliche Beziehung zu sprechen kommst, weil das Stück finde ich jetzt im Gegensatz zu dem Amorphen, was wir vorher gehört haben, also viel dramatischer und viel halt auch anrührender. Ja, genau. Also das hat durchaus, war das so ein, das, also das, ich muss halt auch dazu sagen, also das ist natürlich jetzt alles in dieser Serie Optimize. Also das gehört, das ist halt ein Teil wie Activity Tracker. Also das wird da mehrere Sachen geben. Und ich kann vielleicht auch nur was zur finalen Geschichte sagen. Also letztlich möchte ich da tatsächlich auch mal eine Performance machen mit 10 Leuten, die live eben auf diesen Rädern sind, komplett angeschlossen und eben dann mit meinem elektronischen Apparat, eben die Daten meinem elektronischen Apparat oder der Apparatur zur Verfügung stellen und die direkt manipulieren. Also das heißt quasi ein Live-Konzert. Ja. Also das ist so, deshalb stelle ich das jetzt hier gerade mal vor, dass man diese 2 Aspekte eben hat. Also das sozusagen, das eine vielleicht, wie du richtig sagst, das würde ich durchaus auch so charakterisieren, das emotionalere, persönlichere und das andere eher das harsche, fricklerige, durchaus vielleicht distanzierte. Mhm. Ja. Kurze Frage, bevor wir zum nächsten Stück kommen. Ja. Ist also Elektronik oder elektronische Kunst oder elektronische Musik ist scheinbar in Berlin im Moment ja ziemlich angesagt. Also ich habe das Gefühl, ich kann in jeden Laden reingehen und es ist immer irgendeine Performance von irgendjemand, der gerade einen Laptop aufgeschlagen hat und irgendwie ist, man hört halt, das scheint ja irgendwie so ein Selbstläufer zu sein. Irgendwie, inwieweit würdest du auch sehen, dass, sagen wir mal, irgendwie diese ganze Elektronik an sich irgendwie schon eine Aussage hat? Also das im Sinne von the medium is the message oder möchtest du dich davon distanzieren? Nee, das kann, also distanzieren würde ich mich da nicht. Ich würde das eher dann so, wenn wir jetzt schon irgendwie so über Tradition reden, dann sagte Pike ja einfach mal, wir sind ja jetzt nicht so genau mit den Zitaten, sinngemäß war das so, der Pinsel des Künstlers im 21. Jahrhundert ist halt der elektronische Baustein und so verstehe ich das auch. Also und in Berlin, klar, ich meine, das hat natürlich einfach diese Techno Vergangenheit, das ist natürlich da, das bewirkt viel. Und dazu kommt eben dann natürlich auch aus dem Techno, sagen wir mal, Punk, Techno selber machen, ist der Weg nicht weit zu den Circuit-Bändern, zur DIY-Szene und ich glaube einfach, dass das deshalb einfach so populär ist, schlichtweg aus dem Grund. Und weil eben auch das Circuit-Bending ja auch etwas ist, was man schnell mal an einem Nachmittag mal so ein bisschen machen kann. Das, mich persönlich interessiert es gar nicht. Okay. Also ich bin überhaupt nicht an Circuit Bending interessiert. Ich bin ein Creator, ich bin ein Builder. Das ist das Make. Ja? Also okay. Ich will tatsächlich die Dinge herstellen. Also ich schließe vielleicht mal was an, was von außen kommt. Ja? Also so wie die Daten, ja? Kann ich irgendwie was Gefundenes, werden wir später auch noch hören, da werde ich noch mal was dazu sagen. Aber das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung jetzt zum nächsten Stück, weil jetzt kommt dann gleich, müssen wir noch nicht anspielen, das ist das Remote Control Orchestra. Das ist eben ein neues Projekt, gibt es erst seit Januar diesen Jahres und da geht es darum eben um Upcycling. Also ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen zu Fresh Music gesagt, dass mich manchmal solche sozialen Themen, eben so Probleme eben auch interessieren und in dem Fall geht es darum, dass in jedem Haushalt eben irgendwelche Fernbedienungen rumliegen, die man nicht mehr braucht und ich verwandle diese Fernbedienungen innerhalb von Workshops zu Mini-Synthesizern und dann, das war recht erfolgreich, also es hat sich recht gut angehört. Also so die ersten Tests und hat deshalb beschlossen, eben das Remote Control Orchestra zu gründen, was eben sozusagen aus einer beliebigen Anzahl interessierter Laien-Spezialisten besteht, die nichts anderes machen, als in dem neuen Raum, den ich zusammen mit Stefan Riebel habe, kleine Werbeunterbrechung, in der Punkstraße 43, immer Mittwochnachmittag, trifft sich das Remote Control Orchestra und wir versuchen eben nicht nur mit Fernbedienung einfach verschiedenste analoge elektronische Schaltungen aufzubauen, um da möglichst krasse Sounds eben herauszulocken. Ja, mhm. Und jetzt hören wir eben das Remote Control Orchestra mit dem Heterodyne Signal Digester One. Das war jetzt Remote Control Orchestra, Heterodyne Signal Digester. Love of Things, das ist sehr kurz. Das ist Love of Things? Ah ja, das ist sehr kurz. Das ist eine Installation im Museum für Technik. Da habe ich in der Schmiede, die draußen da eine Windmühle ist, eben auch Oszillatoren angeschlossen und da verschiedenste elektronischen Komponenten wurden durch Kohlestücke ersetzt. Ah, vielleicht kannst du noch was zu dem... Vielleicht muss ich noch mal was zu dem anderen sagen. Das ging jetzt ein bisschen fließend übrig. Ja, das war sehr kurz, habe ich jetzt auch nicht. Ja, genau. Das macht ja nichts. Erzähl doch noch mal was zu dem Remote Control Orchestra. Ja, also wie gesagt, das Remote Control Orchestra, das trifft sich immer mittwochs und wir versuchen eben da... Mit ganz einfachen Bauteilen elektronische Schaltungen zusammenzubauen, die zum einen einfach Beats erzeugen oder eben auch unterschiedliche Pitches erzeugen. Und die Idee war halt einfach das Upcycling von alten Fernbedienungen, die einfach so im Haushalt rumliegen, die so einzusetzen und zu kleinen Mini-Synthesizern zu verwandeln. Und Was halt meine Motivation dafür ist, ist tatsächlich das Wissen, was ich mir eben so angeeignet habe über die Jahre, dass ich das eigentlich auch immer mal wieder weitergeben möchte und eben nicht so tun möchte, dass es eine super komplizierte Geschichte ist mit der Elektronik, die ich so verwende, sondern dass das eigentlich zumindest also so ganz grundlegende Geschichten, dass man die in relativ kurzer Zeit einfach vermitteln kann und eigentlich das, was ich eigentlich immer so gesucht habe damals oder über die Jahre, etwas nicht verklausuliertes, eine einfache Darstellung der Schaltung. Sowas mache ich eben gerne einfach auch in Workshops. Ja. Und dann kosten so Workshops einfach, sage ich mal, 10 Euro und da ist das Material schon mit drin und man geht dann tatsächlich mit etwas nach Hause, was durchaus Konkurrenz zur Atari Punk-Konsole sein könnte oder halt so sonstigen so kleinen Synthesizer, die von anderen als Bausatz für 120 Euro verkauft werden. Ja, bei uns in der Wohnung liegt jetzt auch ein Ja, nein. Den habe ich auch direkt schon eingesackt. Den benutze ich immer bei schwierigen Fragen. Das ist ja lustig. Für den Hörer, es ist ein kleiner Kasten, da ist ein Schalter drauf und wenn man drauf drückt, kriegt man ein rotes Licht oder ein grünes Licht. Üblicherweise wird das rote Licht als Nein gedeutet und das grüne als Ja. Sehr lustig wird das, wenn man den Apparat fragt, ob rot wirklich Nein ist. Aber sehr, also nur, ich benutze das immer, Leute, die sich dann irgendwie so in irgendwelche Fragestellungen verfangen und dann halte ich das Ding dahin und ich sage, und ich bin derjenige, der es drückt und ich sage, du darfst jetzt eine Frage stellen, du kriegst eine Antwort und ich werde nur einmal drücken und das ist die Antwort und dann reden wir nie wieder drüber. Meistens wird dann nicht mehr gesprochen. Das alleine ist schon sehr schön. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass da das ist ja ein Workshop-Projekt, also das kann von auch Unerfahrenen innerhalb von 3 Stunden zusammengelötet werden. Ich hatte das ja eigentlich eher gedacht, dass das ein lustiges Thematisieren der Entscheidungsfindungsprobleme dieser Zeit ist. Und ich hätte ja gar nie gedacht, dass das wirklich eingesetzt wird und so erfolgreich auch teilweise eingesetzt wird. Also das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, das ist es immer wieder zu hören. Aber da auch wieder eine kleine Werbung. Also mein Name ist Karl-Heinz Jeron und man findet dieses Orakel, auf eBay, das heißt das elektronische Orakel und es gibt mit Sicherheit immer noch 5 Stück, man kann die für 30 Euro bestellen oder sich an meine Website aufrufen, jeron.org, mir eine E-Mail schicken und einfach mal fragen, wann der nächste Workshop ist, weil dann kann man es vielleicht selber umsonst bauen. Sowas oder natürlich nicht umsonst, sondern kostenneutral. Umsonst ist es sicher nicht. Was jetzt hier gerade Tasten hört, das ist halt, ich gucke natürlich mal, ob es bei eBay das noch gibt. Elektronisches Orakel wird hier Orakel, wenn man schreiben kann. Genau, ja, sollte eigentlich gefunden werden. Da sind wir auch schon, erster Treffer. Elektronisches Orakel zur Entscheidungsfindung. Gibt's noch 5 Stück? Ja. Ne? Hervorragend. So, und da diese Sendung leider nicht live ist, jetzt sofort oder nie. So. Ja, doch, die ist doch live. Irgendwie schon. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt leider. Achso, eine Frage noch. Ja, genau. Ja, Entschuldigung, wir verquatschen uns hier, aber woher hast du denn deine ganzen elektrotechnischen Kenntnisse? Ist das dein Beruf oder was ist deine künstlerische Ausbildung? Wie? Nee, tatsächlich. Also ich habe Malerei studiert und nie Elektrotechnik, sondern ich habe Elektrotechnik mir auf einen echt harten Weg beigebracht, indem ich so bestimmte Ideen hatte, die teilweise auch dann genährt waren durch einen noch nicht vergessenen Physikunterricht in den 80er Jahren. Und wenn ich dann bestimmte Schaltungen so im Kopf hatte, dachte ich, da gehe ich mal in die Bibliothek, schaue nach im Gang der Elektrotechnik und habe mir dann so Bücher immer ausgeliehen wie 111 Schaltungen für jeden Zweck und bin einfach schlichtweg immer in der Bibliothek die Inhaltsangabe durchgegangen und habe überlegt, was könnte denn ungefähr mein Problem elektronisch lösen? Und das habe ich dann oft erfolglos nachgebaut. Also man baut dann sowas einfach mal 3-4 Mal. Und ich habe eine extrem hohe Frustrationstoleranz. Deshalb gab es dann irgendwann mal auch Fortschritte und Erfolge. Okay, also self-taught, ja. Artist. Genau. Ja, wo hast du studiert? In München. Ah. Malerei. Gut, ja. Professor, irgendjemand? Winner, aber das war alles furchtbar, deshalb rede ich da nicht so gerne drüber. Okay. Und meine malerischen Ausflüge waren auch, wie soll ich sagen, auch etwas medioker, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Sehr bürgerlich. Gut, ich war ein Junge vom Lande, der dann da talentiert in einer sehr konservativen Akademie zum Malen anfing. Und dann gab es aber da mal ein Gastseminar von Jürgen Klauke, nur so eine kleine Anekdote noch am Rande. Der hat mich da mit Videotechnik vertraut gemacht. Und nachdem ich mit Video angefangen habe, verließen dann immer 50% meiner Kommilitonen den Raum, wenn Mappenbesprechung war, also wenn ich mit meinem Equipment und mit meinen Sachen ankam. Ja, jetzt... Dann würde ich sagen... Wir steigen jetzt wieder, wir haben so ein bisschen Love of Things gehört, also dieses, diese Stücke Kohle, wie ich sie halt auch einbaue. Also das sollte eigentlich auch nur so ein bisschen illustrieren, dass ich einen sehr experimentellen und einen nicht ingenieurhaften Umgang einfach mit Elektronik habe. Also ich scheue mich auch nicht, die in Regen zu packen oder in sonstigen biologischen Zerfallsprozessen auszusetzen. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich dann auch noch mal zu einer anderen Arbeit, die war über Jahre sehr erfolgreich, Windpark Drone. Das ist jetzt mal das einzige Field Recording, was ich mein ganzes Leben überhaupt einfach bisher mal gemacht habe. Es geht darum, nach einem oder während eines Stipendiums im schönen Münsterland in Schöppingen habe ich eine direkte Erfahrung mit Windturbinen gemacht. Das war zu der Zeit, ich glaube, das war so 2011 oder so, das war zu der Zeit auch so echt in den Medien wurde diskutiert, die Dinger sind zu laut, machen Krach und so weiter. Und in Schöpping gibt es eben auf dem Schöppinger Berg, also fußläufig von der Residency zu erreichen, einen stattlichen Windpark, glaube ich so 30 Turbinen oder sowas. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja großartig, da brauche ich jetzt nicht nur mich um mein ursprüngliches Projekt kümmern, sondern ich kann jetzt auch mal so ein bisschen das nachprüfen, von dem man ansonsten einfach nur in den Medien hört. Also es macht sich ja kaum jemand die Mühe und hört das mal an. Ja? Also man hört dann immer, ja, das ist laut, das stört, das nervt, und aber niemand macht sich die Mühe, das zu überprüfen. Und ich bin da halt immer ein bisschen anders. Wenn ich die Gelegenheit habe, dann will ich das halt auch selber mir antun. Und auch eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf damals schon gehabt, die Aussage von John Cage, wenn ein was nervt, soll man zuhören und das als Musik begreifen. Dann dachte ich mal, das überprüfe ich doch mal vor Ort und schaue, ob das überhaupt funktioniert. Und da hatte ich eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht, dass die Dinger erstens mal nicht so laut sind, wie man denkt. Das andere ist, dass sie nicht nur dieses übliche Geräusch machen, also dieses sondern dass es da durchaus, wenn also mehrere Turbinen in der Nähe sind, dass es da Interferenzen gibt, also Phasenauslöschung, Frequenzen, die sich überlagern, die sich verdoppeln, und wenn man eben entsprechend läuft, hat man auf einmal unter Umständen, also bei entsprechendem Wind, einen sehr dramatischen Soundscape. Und das wiederum motivierte mich, eben geführte Touren in Windparks anzubieten, aber dann schon in Berlin, und zwar in Nauen habe ich das über 2 Jahre lang immer im Frühjahr und im Herbst gemacht. Für Gruppen bis zu 10 Personen sind wir mit dem Zug, mit dem Regionalexpress vom Alexanderplatz nach Nauen gefahren, von dort also am Wochenende mit dem Rufbus, weil da gar kein regulärer öffentlicher Verkehr mehr stattfindet, sind wir mit dem Rufbus dann in dieses Gewerbegebiet, von da aus dann fußläufig bis zum Windpark und ich hatte das kartografisch so schon mir Notizen gemacht, dass ich genau wusste, unter welchen Bedingungen ich mit dieser Gruppe wie laufen muss, dass ich so eine Art konzertantes Erlebnis haben. Also das war, hat durchaus dann auch Musiker, die oft mit sind, haben das dann auch bestätigt, dass sie dann teilweise so Rhythm Sections gehört haben, also das Klappern der Getriebe und das Verstellen, also wenn sich die Propeller nachjustieren, das sind also alles perkussive Effekte, die sehr interessant sind und dazu kommen natürlich einfach richtig fette Drones aus dem Hintergrund, wenn da entsprechend in einer Reihe ein paar Anlagen sind. Aber man muss sehr genau zuhören und das war nicht laut. Die Policy bei diesen Touren war immer, ich erkläre alles, wir laufen die Tour und da darf auch gequatscht werden oder kommentiert werden und auf dem Rückweg war immer totales Schweigen angesagt, weil man sonst diese Nuancen nicht hört. Also es war nicht so ein lautes Sun vergleichbares Konzert, sondern sehr delikat und fein. Aber das hat eigentlich sehr viel Begeisterung ausgelöst und jetzt haben wir auch nochmal die Gelegenheit zum Deep Listening, genau. 20 Minuten eben. Ja, das schaffen wir nicht mehr, aber auf jeden Fall so eine Viertelstunde kriegen wir noch. Genau. Das war jetzt Love, Love of Things. Technik macht, was sie will. Hören wir jetzt noch mal ganz durch und danach Windpark Drone. Ist ja auch nur 26 Sekunden lang. wir sind jetzt auch in den letzten Zügen unserer Sendung mit Karl-Heinz Jeron. Jeron. Ja. Zeit für Werbung. Zeit für Werbung. Sprechen Sie jetzt. Zum einen, also alle, die jetzt irgendwie denken, das hört sich jetzt nicht ganz schlimm an und ich möchte da vielleicht auch mal mitmachen oder bei einem Workshop dabei sein oder wie auch immer einen Austausch pflegen. Es gibt die Website jeron.org, da findet man alle möglichen Angaben zu meiner Person, meine Arbeiten und natürlich auch meine Kontaktdaten. Also man kann gerne E-Mails schicken, anrufen mag ich nicht so gerne. Also ans Telefon gehe ich im Regelfall nicht. E-Mails beantworte ich wahrscheinlich in einer kürzester Zeit. nein, da bin ich eher anders gelagert. Oder man kann auch meine Facebook Gibt es eine Seite, wo man das hören kann? Gibt es eine Soundcloud-Page? Also man findet Sachen auf Soundcloud bei mir. Ich verweise gerne auch auf archive.org. Also ich tendiere gerade dazu, mehr und mehr meine Arbeiten auch in diesem ganz komplett offenen Bereich abzulegen. Ach ja, genau, sehr gutes Stichwort. Ich erlaube bei SoundCloud selbstverständlich den Download meiner Sounds und habe überhaupt kein Problem damit, wenn die verwendet werden, nachbereitet und was weiß ich was damit gemacht wird. Man muss mir noch nicht mal Bescheid geben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich weiß, ja, wo das so verwendet wird. Mir könnte man Bescheid geben. Also wenn jetzt jemand irgendwie Lust hat, was zu machen, wie ich also in jeder meiner Sendung sage, ladet euch das runter, macht was Tolles daraus und schickt es an bernhard@modul303.com. Ja, und wie gesagt, also sowas wie Copyright gibt es bei mir nicht. Also, die Sachen, die verwendet werden, müssen natürlich dann auch gemäß der Creative Commons Lizenz auch so dann weiter gegeben werden. Also würde mich freuen, wenn man es macht. Ich bin natürlich nicht streng, hätte natürlich niemand irgendwie einen Rechtsanwalt an Hals, aber ich versuche halt diesem Spirit der DIY-Community einigermaßen treu zu sein. Naja. Und wenn was in meinem E-Mail-Fach landet, was halt eben von aus Karl-Heinz-Material gemacht worden ist, würde ich mich freuen, dass ich es in meiner Sendung spielen darf. Ja, ich würde sagen, wir lassen die Sendung mal mit Windrädern ausklingen. Ja, genau. Und Windräder aus Nicht-Schöppingen. Einigen, ja doch, ich habe tatsächlich, ich glaube sogar, dass da eine Aufnahme auf im Windpark Schöpping noch dabei ist. Also es ist so ein bisschen so ein, wie nennt sich das heutzutage, ein Mashup aus verschiedenen Windparks. Ich habe auch, ach, das kann ich als Anekdote noch dazu sagen, auch noch etwas in Lettland gemacht und das dortige Tourismusbüro hat mich in die Tour in ihr Portfolio aufgenommen. Sehr schön. Karl-Heinz, ja, das war eine ganz tolle Sendung. Ich bedanke mich und vielleicht auch ein andermal wieder. Du hast bestimmt noch mehr zu erzählen. Hab ich. Danke. Bis bald.